Sechstes Kapitel: Der Kampf der ersten Zeit, die Bedeutung der Rede. Die erste große Versammlung am 24. Februar 1920 im Hofbräufestsaal war noch nicht in uns verklungen, als schon die Vorbereitungen für die nächsten getroffen wurden. Während es bis dahin als bedenklich galt, in einer Stadt wie München alle Monate oder gar alle 14 Tage eine kleine Versammlung abhalten zu wollen, sollte nun alle 8 Tage, also wöchentlich einmal, eine große Massenversammlung stattfinden. Ich brauche nicht zu versichern, dass uns dabei immer und wie immer wieder nur eine einzige Angst quälte: Würden die Menschen kommen und würden sie uns zuhören? Wenn auch ich persönlich damals schon die unerschütterliche Überzeugung hatte, dass, wenn sie erst einmal da sind, die Leute auch bleiben und der Rede folgen. In dieser Zeit erhielt der Münchner Hofbräuhausfestsaal für uns Nationalsozialisten eine fast weihevolle Bedeutung. Jede Woche eine Versammlung, fast immer in diesem Raum, und jedes Mal der Saal besser gefüllt und die Menschen andächtiger. Ausgehend von der Schuld am Krieg, um die sich damals kein Mensch kümmerte, über die Friedensverträge hinweg, wurde fast alles behandelt, was irgendwie agitatorisch zweckmäßig oder ideenmäßig notwendig war. Besonders den Friedensverträgen selbst wurde größte Aufmerksamkeit geschenkt. Was hatte die junge Bewegung damals den großen Menschenmassen immer und immer wieder prophezeit, und wie ist fast alles davon bis jetzt eingetroffen? Heute kann man über diese Dinge leicht reden oder schreiben. Damals aber bedeutete eine öffentliche Massenversammlung, in der sich nicht bürgerliche Spießer, sondern verhetzte Proletarier befanden, mit dem Thema Friedensvertrag von Versailles, einen Angriff gegen die Republik und ein Zeichen reaktionärer, wenn nicht monarchischer Gesinnung. Schon beim ersten Satz, der eine Kritik von Versailles enthielt, konnte man den stereotypen Zwischenruf entgegengeschleudert erhalten: und Brest-Litowsk, und Brest-Litowsk? So brüllte die Masse immer wieder und wieder, so lange, bis sie allmählich heiser wurde oder der Referent schließlich den Versuch zu überzeugen aufgab. Man hätte seinen Kopf gegen die Wand stoßen mögen vor Verzweiflung über solch ein Volk. Es wollte nicht hören, nicht verstehen, dass Versailles eine Schande und Schmach sei, ja nicht einmal, dass dieses Diktat eine unerhörte Ausplünderung unseres Volkes bedeutete. Die marxistische Zerstörungsarbeit und die feindliche Vergiftungspropaganda hatten diese Menschen außer jeder Vernunft gebracht. Dabei durfte man nicht einmal klagen. Denn wie unermesslich groß war die Schuld auf anderer Seite? Was hatte das Bürgertum getan, um dieser furchtbaren Zersetzung Einhalt zu gebieten, ihr entgegenzutreten, durch eine bessere und gründlichere Aufklärung der Wahrheit die Bahn frei zu machen? Nichts und wieder nichts. Ich habe sie damals nirgends gesehen, alle die großen völkischen Apostel von heute. Vielleicht sprachen sie in Kränzchen, an Teetischen oder in Zirkeln Gleichgesinnter, aber da, wo sie hätten sein müssen, unter den Wölfen, dorthin wagten sie sich nicht, außer es fand sich eine Gelegenheit, um mit ihnen heulen zu können. Mir selbst war damals klar, dass für den kleinen Grundstock, der damals die Bewegung bildete, die Frage der Schuld am Kriege bereinigt werden musste, und zwar bereinigt im Sinne der historischen Wahrheit. Dass unsere Bewegung breitesten Massen die Kenntnis des Friedensvertrages vermittelte, war eine Voraussetzung zu dem Erfolg der Bewegung in der Zukunft. Damals, als sie in diesem Frieden alle noch einen Erfolg der Demokratie sahen, musste man dagegen Front machen und sich den Gehirnen der Menschen für immer als Feind dieses Vertrages eingraben, auf das später, wenn einst die herbe Wirklichkeit dieses trügerische Flitterwerk ungeschminkt in seinem nackten Hass enthüllen würde, die Erinnerung an unsere damalige Einstellung uns ihr Vertrauen erwürbe. Schon in jenen Zeiten habe ich immer dafür Stellung genommen, in wichtigen prinzipiellen Fragen, in denen die gesamte öffentliche Meinung eine falsche Haltung einnahm, ohne Rücksicht auf Popularität, Hass oder Kampf, gegen sie Front zu machen. Die NSDAP durfte nicht ein Büttel der öffentlichen Meinung, sondern musste ein Gebieter derselben werden. Nicht Knecht soll sie der Masse sein, sondern Herr. Es besteht natürlich und besonders für jede noch so schwache Bewegung die große Versuchung, in Augenblicken, in denen es einem übermächtigen Gegner gelungen ist, das Volk durch seine Verführungskünste zu einem wahnsinnigen Entschluss oder zu falscher Haltung zu treiben, auch mitzutun und mitzuschreien, zumal dann, wenn ein paar Gründe, und wären sie auch noch so scheinbar, vom Gesichtspunkte der jungen Bewegung selbst angesehen dafür sprechen könnten. Die menschliche Feigheit wird dabei so eifrig nach solchen Gründen suchen, die sie fast stets irgendetwas findet, das den Schein von Recht geben würde, auch vom eigenen Gesichtspunkt aus solch ein Verbrechen mitzumachen. Ich habe einige Male solche Fälle erlebt, in denen höchste Energie notwendig war, um das Schiff der Bewegung nicht in den künstlich erregten allgemeinen Strom hineinschwimmen oder besser mit ihm treiben zu lassen. Das letzte Mal, als es unserer infernalischen Presse, der ja die Existenz des deutschen Volkes Hebuka ist, gelang, die Südtiroler Frage zu einer Bedeutung emporzutreiben, die dem deutschen Volk verhängnisvoll werden wird. Ohne zu bedenken, wessen Dienste sie damit besorgen, haben sich viele sogenannte nationale Männer und Parteien und Verbände lediglich aus Feigheit vor den von den Juden aufgerührten öffentlichen Meinung dem allgemeinen Geschrei angeschlossen und sinnlos mitgeholfen, den Kampf gegen ein System zu unterstützen, das wir Deutsche gerade in dieser heutigen Lage als den einzigen Lichtblick in dieser verkommenen Welt empfinden müssten. Während uns der internationale Weltjude langsam aber sicher die Gurgel abdrückt, brüllen unsere sogenannten Patrioten gegen den Mann und ein System, die es gewagt haben, sich wenigstens an einer Stelle der Erde der jüdisch-freimaurerischen Umklammerung zu entziehen und dieser internationalen Weltvergiftung einen nationalistischen Widerstand entgegenzusetzen. Es war aber zu verlockend für schwache Charaktere, einfach die Segel nach dem Wind zu stellen und vor dem Geschrei der öffentlichen Meinung zu kapitulieren. Und um eine Kapitulation hat es sich gehandelt. Mögen die Menschen in ihrer inneren Verlogenheit und Schlechtheit es auch nicht zugeben, vielleicht nicht einmal sich selbst gegenüber, so bleibt es doch Wahrheit, dass nur Feigheit und Angst vor der durch den Juden in Aufruhr gebrachten Volksstimmung es war, die sie zum Mittun veranlasste. Alle anderen Begründungen sind jämmerliche Ausflüchte des schuldbewussten kleinen Sünders. Da war es notwendig, mit eiserner Faust die Bewegung herumzureißen, um sie vor dem Verderben durch diese Richtung zu bewahren. Eine solche Umstellung in dem Augenblick zu versuchen, da die öffentliche Meinung durch alle treibenden Kräfte angefacht, wie eine große Flamme nur nach einer Richtung hin brennt, ist allerdings im Augenblick nicht sehr populär, ja für den Wagemutigen manchmal fast todgefährlich. Aber nicht wenige Männer der Geschichte sind in solchen Augenblicken für ein Handeln gesteinigt worden, für das die Nachwelt später alle Veranlassung hatte, ihnen auf Knien zu danken. Damit aber muss eine Bewegung rechnen und nicht mit dem augenblicklichen Beifall der Gegenwart. Es mag dann schon sein, dass in solchen Stunden dem Einzelnen ängstlich zumute wird, allein er soll nie vergessen, dass nach jeder solchen Stunde einmal auch die Erlösung kommt und dass eine Bewegung, die eine Welt erneuern will, nicht dem Augenblick, sondern der Zukunft zu dienen hat. Man kann dabei feststellen, dass die größten und nachhaltigsten Erfolge in der Geschichte meistens die zu sein pflegen, die bei ihrem Beginne am wenigsten Verständnis fanden, weil sie zur allgemeinen öffentlichen Meinung, zu ihrer Einsicht und zu ihrem Willen im schärfsten Gegensatz standen. Das konnten wir schon damals am ersten Tage unseres öffentlichen Auftretens erfahren. Wir haben wahrlich nicht um die Gunst der Massen gebuhlt, sondern sind dem Wahnsinn dieses Volkes entgegengetreten überall. Fast immer war es so, dass ich in diesen Jahren vor eine Versammlung von Menschen trat, die anders gegenteilig von dem glaubten, was ich sagen wollte, und das Gegenteil von dem wollten, was ich glaubte. Dann war es die Aufgabe von 2 Stunden, 2.000 bis 3.000 Menschen aus ihren bisherigen Überzeugungen herauszuheben, Schlag um Schlag das Fundament ihrer bisherigen Einsichten zu zertrümmern und schließlich hinüberzuleiten auf den Boden unserer Überzeugung und unserer Weltanschauung. Ich habe damals in kurzer Zeit etwas Wichtiges gelernt, nämlich dem Feinde die Waffe seiner Entgegnung gleich selber aus der Hand zu schlagen.

Ein Buch, das für breite Massen bestimmt ist, muss darum von vornherein versuchen, in Stil und Höhe anders zu wirken als ein für höhere intellektuelle Schichten bestimmtes Werk. Nur in dieser Art der Anpassungsfähigkeit nähert das Geschriebene sich dem gesprochenen Wort. Der Redner kann meinetwegen das gleiche Thema behandeln wie das Buch. Er wird doch, wenn er ein großer und genialer Volksredner ist, denselben Vorwurf und denselben Stoff kaum zweimal in gleicher Form wiederholen. Er wird sich von der breiten Masse immer so tragen lassen, dass ihm daraus gefühlsmäßig gerade die Worte flüssig werden, die er braucht, um seinen jeweiligen Zuhörern zu Herzen zu sprechen. Irrt er sich aber noch so leise, so hat er die lebendige Korrektur stets vor sich. Wie schon oben gesagt, vermag er dem Mienenspiel seiner Zuhörer abzulesen, ob sie erstens verstehen, was er spricht, ob sie zweitens dem Gesamten zu folgen vermögen und inwieweit er sie drittens von der Richtigkeit des Vorgebrachten überzeugt hat. Sieht er erstens, dass sie ihn nicht verstehen, so wird er in seiner Erklärung so primitiv und deutlich werden, dass selbst der Letzte ihn begreifen muss. Fühlt er zweitens, dass sie ihm nicht zu folgen vermögen, so wird er so vorsichtig und langsam seine Gedanken aufbauen, bis selbst der Schwächste unter allen nicht mehr zurückbleibt. Und er wird drittens, so wie er ahnt, dass sie von der Richtigkeit des Vorgebrachten nicht überzeugt zu sein scheinen, dieses so oft und in immer wieder neuen Beispielen wiederholen, ihre Einwände, die er unausgesprochen spürt, selbst vorbringen und so lange widerlegen und zersplittern, bis endlich selbst die letzte Gruppe einer Opposition schon durch ihre Haltung und ihr Mienenspiel ihn die Kapitulation vor seiner Beweisführung erkennen lässt. Dabei handelt es sich nicht selten bei den Menschen um die Überwindung von Voreingenommenheiten, die nicht in ihrem Verstand begründet, sondern meist unbewusst, nur durch das Gefühl gestützt sind. Diese Schranke instinktiver Abneigung, gefühlsmäßigen Hasses, voreingenommener Ablehnung zu überwinden, ist tausendmal schwieriger als die Richtigstellung einer fehlerhaften oder irrigen wissenschaftlichen Meinung. Falsche Begriffe und schlechtes Wissen können durch Belehrung beseitigt werden, Widerstände des Gefühls niemals. Einzig ein Appell an diese geheimnisvollen Kräfte kann hier wirken. Und das kann kaum je der Schriftsteller, sondern fast einzig nur der Redner. Den schlagendsten Beweis hierfür liefert die Tatsache, dass trotz einer oft sehr geschickt aufgemachten bürgerlichen Presse, die in unerhörten Millionen Auflagen unser Volk überschwemmt, diese Presse die breite Masse nicht hindern konnte, der schärfste Feind gerade dieser bürgerlichen Welt zu werden. Die ganze Zeitungsflut und alle Bücher, die vom Intellektualismus Jahr für Jahr produziert werden, gleiten an den Millionen der unteren Schichten ab wie Wasser von geöltem Leder. Dies kann nur zweierlei beweisen. Entweder die Unrichtigkeit des Inhalts dieser gesamten Schreiberleistung unserer bürgerlichen Welt oder die Unmöglichkeit, nur durch Schrifttum an das Herz der breiten Masse zu gelangen. Allerdings besonders dann, wenn dieses Schrifttum selbst so wenig psychologisch eingestellt ist, wie dies hier der Fall ist. Man erwidere nur nicht, wie dies eine große deutschnationale Zeitung in Berlin versuchte, dass doch der Marxismus selbst durch sein Schrifttum, insbesondere durch die Wirkung des grundlegenden Werkes von Karl Marx, den Gegenbeweis für diese Behauptung liefere. Oberflächlicher hat man noch selten eine irrige Anschauung zu stützen versucht. Was den Marxismus die staunenswerte Macht über die breiten Massen gegeben hat, ist keineswegs das formale, schriftlich niedergelegte Werk jüdischer Gedankenwelt, als vielmehr die ungeheuerliche rednerische Propagandawelle, die im Verlauf der Jahre sich der breiten Masse bemächtigte. Von 100.000 deutschen Arbeitern kennen im Durchschnitt noch nicht 100 dieses Werk, das seit jeher von tausendmal mehr Intellektuellen und besonders Juden studiert wurde, als von wirklichen Anhängern dieser Bewegung aus der großen unteren Schicht. Dieses Werk ist auch gar nicht für die breiten Massen geschrieben worden, sondern ausschließlich für die intellektuelle Führung jener jüdischen Welteroberungsmaschine. Geheizt hat man sie dann mit ganz anderem Stoff, der Presse.